Sturm der Stürme. Rüssel aus den Wolken rührt den Trümmerkarussell. Naturgewalt fegt über das Land, hinterlässt eine Schneise aus Trümmern. Erstaunen die Jets sie nicht im Nacht. Schön und gefährlich, majestätisch und zerstörerisch. Sprühen ein Masken nach, entwurzelte Bäume lang auf meinem Dach. Die Kirchenspitze wird zum Massenbar, zum Massenbar. Wurmfortsatz der Wolken, dein kurzer Besuch hat uns hier kräftig aufgebläht. Jetzt ziehst du weiter und suchst den Jungen ein neues Spiel. Deine Scheu gestand, ist jetzt nur noch in dem Land. Weiter geht's im Nachbardorf, im Nachbardorf. Ostrichter, wälzen über das Land, rücksichtslos und ohne Ziel. Deine Kraft ist nach, siehst den Horizont entgegen. Wirst immer kleiner, bis man dich nicht mehr sieht. Der Rüssel zieht sich zurück. Nur ein Streifen aus Trümmern und Zeug von seinem rücksichtslosen Spiel. Auf das Chaos, was sich in unsere Gedanken eingebrannt, für immer.